Kapitel 7 Adverbien und Partikeln Gradpartikeln Übung 2 Wie war das Buch? Kreuzen Sie an, hören Sie dann und vergleichen Sie. Wie hat dir das Buch gefallen? Ich fand es nicht so gut. Nein? Also, ich fand es total toll. Ich habe schon viele Bücher von dem Autor gelesen und dieses Buch fand ich besonders gut. Echt? Aber es war doch überhaupt nicht spannend. Spannend nicht, aber die Liebesbeziehung war sehr schön beschrieben. Das vielleicht. Aber Liebesgeschichten interessieren mich nicht besonders. Das kann ich gar nicht glauben. Du bist doch sonst auch ziemlich gefühlvoll. Ja, das schon. Aber Bücher mit zu viel Gefühl mag ich wirklich nicht so.